Welcome, Senator Sanders. Kaum hat Bernie Sanders gemeinsam mit seiner Frau den großen hellen Vorlesungssaal an der Freien Universität Berlin betreten, da hat das vor allem junge Publikum ihm längst verziehen, dass er es hat warten lassen. Es ist völlig klar, auch der Berliner Verkehr kann den Senator aus Vermont nur kurz aufhalten. Stoppen, so gewinnt das Publikum bald den Eindruck, kann den 75-Jährigen inzwischen nichts mehr. Sanders ist nach Deutschland gekommen, um sein Ende der Woche erscheinendes Buch »Unsere Revolution« vorzustellen. In dem geht es um sein Programm, aber es geht auch um ihn. Doch bevor es dann wirklich um Bernie Sanders geht, muss es erst angesprochen werden. Dieses eine Thema, das viele in Europa interessiere, sagt Sanders. And that has to do with my thoughts on Donald Trump's presidency. Wie stehe er zu Donald Trumps Präsidentschaft? It is no great secret that for many reasons I am, to say the least, not a great fan of President Donald Trump. Es sei kein großes Geheimnis, dass er, um es vorsichtig auszudrücken, kein großer Fan sei. Der, wie es auf dem Schutzumschlag seines Buches heißt, populärste Sozialist weltweit, geht hart mit dem 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten ins Gericht. Die Meldung, Trump werde wahrscheinlich das Pariser Klimaabkommen aufkündigen. If he does that, obviously it is a horrific mistake. But number two, understand. Wenn er das mache, dann sei das ein schrecklicher Fehler. Aber das ist dem Senator wichtig, denn er wiederholt es immer wieder im Laufe des Abends. Anders als Donald Trump wüssten die Amerikaner, dass der Klimawandel keine Erfindung sei, sondern Realität, gefährliche Realität, von Menschen verursacht. Überhaupt, auch das bemüht sich der 75-Jährige immer wieder zu betonen, stehe Trump nicht für alle Amerikaner. Vielmehr versündige sich der Präsident an seinem Volk. Der Präsident wolle den Armen, Alten und Kranken das Nötigste wegkürzen, um die Reichen zu entlasten. Er greife die Justiz an, das demokratische System überhaupt, fühle sich an der Seite autokratischer Herrscher wohler als an einem Tisch mit demokratischen Staats- und Regierungschefs, sei ein Lügner. Vor allem aber breche er mit einer elementaren Tradition amerikanischer Präsidenten. What presidents always understood is that the job of a leader is to bring people together, not divide them up. Der Job eines politischen Anführers sei es, sein Volk zusammenzubringen, nicht es zu spalten. Warum aber haben so viele Menschen Donald Trump ihre Stimme gegeben, fragt Sanders, um dann geschickt zu seinem Buch, seinem Programm, seiner Revolution zu kommen. Trump won the White House because many millions of working class Americans are being left behind by the global economy. Trump habe die Wahl gewonnen, weil viele Millionen amerikanischer Arbeiter gerade in ländlichen Gebieten von der Weltwirtschaft zurückgelassen worden seien. Stillgelegte Firmen, Menschen ohne adäquate Bildung, Städte, aus denen die jungen Menschen flöhen, um anderswo Arbeit zu finden. Those people have for too long been neglected and ignored. Diese Menschen seien viel zu lange im Stich gelassen worden. Von Politikern im Allgemeinen, vor allem aber von der Demokratischen Partei, von den Politikern in Washington. And the sad truth is that in Washington we have not listened to that pain. Deshalb sei es höchste Zeit für eine Gesundheitsversorgung, die sich alle leisten könnten, bezahlbare Bildung, ein Steuersystem, das nicht nur den Reichen und Großkonzernen nütze. Weltweite Zusammenarbeit, die verhindere, dass sich Macht und Reichtum in den Händen weniger sammelten und dadurch letztlich die Demokratie ausgehöhlt würde. Als er sich entschieden habe, ins Rennen um die Präsidentschaft einzusteigen, habe er nichts über Präsidentschaftskampagnen gewusst. Das habe er schnell gelernt. Und noch etwas sehr Wichtiges. In the United States, among working people and among young people, there was a hunger for big thinking rather than small thinking. Er habe bei Arbeitern, bei jungen Leuten einen Hunger gespürt. Hunger nach großen Ideen, nicht nach kleinen Lösungen. Wird sie also doch kommen, die Revolution? Ob er dafür noch einmal antreten werde? So will you run again in 2020? Das habe er noch nicht entschieden, sagt Sanders. Nimmt man den Applaus als Messwert, Bernie Sanders wäre, zumindest an diesem Abend in Berlin, ein sozialistisch gutes Ergebnis sicher.